3. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen nun das Krimi-Hörspiel Agnes und ihr Kind von Erwin Koch und Friedrich Bestenreiner. Das Hörspiel, das auf einem wahren Kriminalfall beruht, erzählt von der streng katholischen Agnes. Sie ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Ein familiäres Geheimnis belastet sie so sehr, dass sie eines Tages einen furchtbaren Entschluss fasst. Ich gebar Agnes während eines Morgengewitters, kurz nach dem Läuten der Glocken in der nahen Kapelle. Es war eine Hausgeburt nicht schwer. Mein Mann, ein leiser Mensch, arbeitete bei der Bahn als ein Gleisbauer. Kein leichter Beruf. Agnes war das dritte von unseren vier Kindern. Normales Kind, sprach nicht viel. Am liebsten spielte sie mit einem Reh. Mein Mann hat es verletzt von einer Baustelle nach Haus gebracht. Das Reh, weil es so große Augen hatte, nannten wir Agnes. Meine Tochter Agnes schenkte uns in der Folge 3 Enkel, 2 Buben, ein Mädchen. Agnes und ihr Kind. Hörspiel von Erwin Koch und Friedrich Bestenreiner. Nach einem wahren Kriminalfall. Jetzt liegt Agnes schwer verletzt in der Klinik, im Bezirksspital. Ach, das ist alles so hell, so weiß. Die Wind, das Beet, die Hände. Wo sind das für Hände? Die weißen Hände. Wo sind denn das für Hände? Sind das meine Hände? Wo bin ich? Wer bin ich? Was sind denn das für weiße Binden? Verbände sind das, Frau Gruber. Sie haben sich verletzt. Wo sind mich verletzt? Ich habe die weißen Hände. Will ich schlafen? Will ich sterben? Nix. Nix oder alles tut weh. Frau Gruber, ich bin von der Polizei. Polizei? Ja, Kommissar. Was ist passiert? Aber was ist denn das? Wo bin ich denn? Im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Was? Aber das ist doch Herbstmess. Ja, es ist Herbstmess, Frau Gruber. Frau Gruber, was ist passiert? Wo bin ich wirklich? Ich hab's Ihnen ja schon gesagt, in der Klinik. Im Krankenhaus. Wo? Aber wieso denn? Wissen Sie das nicht? Nein. Sie wollten sich umbringen. Ich wollte mich umbringen? Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Nein, das ist eine Sünde. Mehrfache scharfkantige, quer zur Armlängsrichtung verlaufende Haut- und Weichteildurchtrennungen. An beiden Handgelenksinnerseiten sowie im Ellbogenbereich links innen. Dazu unterschiedlich geformte, scharfkantige Hautdurchtrennungen auf dem Brustbein rechts. In der rechten Brust sowie an der Halsvorderseite mit scharfkantiger Durchtrennung der Weichteilgewebe in der Tiefe. Gemäß chemisch-toxikologischer Analyse vom 27. Oktober 2000 stand Frau Agnes Gruber nicht unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol. Agnes war bei Odermatt in die Lehre gegangen. Das ist der Bäcker bei uns im Ort. Sie wurde Verkäuferin. Der Odermatt lobte sie. Dann mit 19 zog sie in die Stadt und arbeitete in einem Laden dort. Aber ständig hatte sie Heimweh. Agnes kam ins Dorf zurück und der Odermatt schenkte ihr eine Halskette. Jetzt ist sie 51, liegt mit Verbänden im Bezirksspital und kann sich an nichts erinnern. Verdacht auf dissoziative Amnesie, ICD-10, F44.0, bei noch unklarer Grundkrankheit. Warum bin ich denn da? Das ist alles so hell, so weiß. Ich mag das Helle nicht, ich mag das Weiße nicht. Das tut mir so weh in die Augen. Alles tut so weh. Sie haben einen Selbstmordversuch gemacht, Frau Gruber. Na, nie. Warum? Ich hab da gar keinen Grund. Frau Gruber, es ist was Schlimmes passiert. Was Schlimmes? Genau. Nichts Schlimmes. Wie lange bin ich denn schon da? Wo ist denn der Alois? Wann kommt denn der Alois? Wann kommt denn der Alois nicht mehr mal? Zyprexa 2x5 Milligramm und Nonzinan 50 Milligramm. Bei Bedarf 5 Milligramm Valium. Der Alois war vieles gewesen. Bodenleger, Chauffeur, Busfahrer, ein strebsamer Mann. Besuchte Kurse. Liebe Gemeinde, liebe Angehörige, liebes Brautpaar. Wieder haben zwei junge Leute zueinander gefunden und den Entschluss gefasst, in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Eine so schöne Hochzeit war das. Alois im Gehrock, gestreifte Hosen, steifes Hemd, Fliege. Agnes in Weiß, Brautkleid aus Wien mit Nelken. Und wenn ich all meinen Besitz selbstlos verteilen würde, um der Wahrheit willen, den Tod in Flammen auf mich nehmen würde, aber keine Liebe hätte, so wäre alles sinnlos. Und ich sage alles das mit großer persönlicher Rührung. Bedeutet doch dieser Schritt, zu dem ihr euch entschlossen habt, den Schritt aus einer Weise des Daseins in eine andere. Zunächst war Alois der Freund von Clara gewesen, der Schwester von Agnes. Bis ihn die nicht mehr wollte. Warum, wissen wir nicht. Ich, Alois, nehme dich, Agnes, zu meiner Frau. Ich verspreche dir, von nun an treu zu sein, in guten und in schlechten Tagen, in Reichtum und Armut, in Gesundheit und Krankheit, dich zu lieben und zu ehren, solange wir beide leben. Dies ist mein feierliches Gelöbnis. Ich, Agnes, nehme dich, Alois, zu meinem Mann. Ich verspreche dir, von nun an treu zu sein in guten und in schlechten Tagen, in Reichtum und Armut, in Gesundheit und Krankheit, dich zu lieben und zu ehren, solange wir beide leben. Dies ist mein feierliches Gelöbnis. Somit erkläre ich euch, Alois und Agnes, dank meines Amtes und mit Gottes Segen, als Mann und Frau. Umarmungen, Küsse, Glückwünsche, Foto vor einem blühenden Kirschbaum. Bäcker Odermatt schenkte ein lebendes Ferkel. Schönster Tag im Leben. Die Hochzeitsreise ging nach Marienberg, dem Wallfahrtsort. Doch Agnes hatte Heimweh. Sie war ein normales Kind gewesen, vielleicht etwas verschlossen, aber normal. Das andere Land, der andere Dialekt, das andere Essen, Noch nie war Agnes so weit weg von daheim gewesen. Wir waren einfache Leute. Agnes wurde Mutter, bekam zwei Söhne, 1977 und 1980. Einmal im Jahr rief der Odermatt an und bat Agnes an seinem Brotstand während der Herbstmesse. Agnes ging, Agnes half, nichts weiter. Alois wurde Handelsvertreter für Sportkleidung, Firma Rössler. Hatte sich gebildet und hochgearbeitet, reiste in die Schweiz, nach Tirol und nach Bayern. Agnes und Alois waren ein schönes Paar. Wir glaubten, sie waren glücklich. Agnes und Alois. Sie hielten sich oft an den Händen, küssten sich am Morgen, am Mittag, am Abend. Küssten sich, wenn sie mit Trinkgläsern anstießen. Gehört sich so, sagten sie. Dann kam Karin. Alois war im Männerchor, Agnes bei der Kirchengemeinde, sonntags mit den Söhnen in der Kirchenbahn. Sie trugen Uniformen und sollten nicht dort sitzen, wo die anderen Buben des Dorfes saßen. Nie hatten sie Streit. Wir waren alle sehr glücklich. Eine wunderbare Familie. Und wenn es etwas zu bereden gegeben hätte, dann hätten wir sicher darüber geredet. Wir waren alle sehr glücklich. Was aber eigenartig war, als Agnes ihre Tochter Karin bekam, sollte die Hebamme anrufen und Alois sagen, er brauche nicht zu kommen. Alois kam aber trotzdem. Er freute sich, dass es diesmal ein Mädchen war. Aber Agnes weinte. Der Odermatt brachte Blumen. Alois war tagelang verreist. Schweiz, Bayern, Südtirol. Im Auto die Musterkollektion. Anoraks, Pullover, T-Shirts, Turnschuhe, neueste Mode. Alois konnte gut reden und verkaufen und verdiente gutes Geld. Agnes war zufrieden. Wir alle waren zufrieden. Wir wussten nicht, was er an den langen Abenden machte, während er unterwegs war. Wir fragten auch nicht. Fernsehen vielleicht und so. Ist was? Was ist immer. Kommt nur drauf an, was es ist. Und was ist es? Das, was es meistens ist. Oder nicht weit davon. Darf ich einen paar Hocker näher rücken? Ich bitte darum. Möchten Sie einen Drink mit mir nehmen? Danke, ja. Und was? Geschüttelt und nicht gerührt. Okay, Barkeeper. Na, wo drückt der Schuh? Was denn für Schuh? Der Schuh des Erdenwallens. Noch gar nichts gehört von dem? Nein. Haben Sie denn keine Probleme? Probleme? Ich? Fehlanzeige. Oh nein. Ich bin der problemloseste Mensch überhaupt. Dann können Sie nicht hierher. Nicht in diese Welt. Dann sind Sie überhaupt kein richtiger Mensch. Dann können Sie ausgestopft und ins Museum, als der Mensch ohne Probleme. So was Ähnliches wie die Frau ohne Unterleib. Ja, alle Menschen haben doch Probleme. Ich heiße Carola. Alois. Alois. Nur um die Form zu wahren. Und Form ist doch alles in der Kunst. Ah, sind wir Künstler? Lebenskünstler. Sie nicht? Clowns in der holzbrecherischen Zirkuskuppel der Existenz. Sie ist eine Philosophin. Nein. Ohne Philosophie geht überhaupt nichts im Leben. Und dieser Welt der doppelten und dreifachen Böden. Den Wahrheiten hinter den Wahrheiten. Den einfachen und den eigentlichen Wahrheiten. Und den Gegenteilen, den Lügen. Den Lebenslügen, wie es so schön heißt. Die sind wie die Scheunen einer Zwiebel. Ah, Lebenslüge nach der anderen bis zur innersten. Und? Was ist drin? Nix. Null. Niente. Aber dahin kommt man nie, weil einem vorher die Tränen kommen. Die Nasen rinnt einem zum geht nimmer mehr. Wie eben beim Zwiebelschneiden. Und Ihnen rinnt's nie? Die Zwiebel schneidet meine Frau. Hoppala, Sie sind verheiratet. Wer nicht? Aufrichtig sind's wenigstens. Mit irgendwas ist man immer verheiratet. Da hilft kein Lügen, auch keine Lebenslüge. Und nicht geloben, ist immer noch nicht die Wahrheit gesagt. Verehelicht und verkehren im Nachtclub? Wahrscheinlich in einem solchen oder an solchen? Hauptsächlich in einem solchen. Ich bin auf Reisen, das ist mein Job. Ich könnte Ihnen einen schicken Blouson verkaufen, grasgrün. Wird sicher gut an Ihnen ausschauen. Sie haben also Probleme? Wie ich dem bisherigen Gespräch entnehmen konnte? Das können Sie laut sagen. Familie? Kind? Geld? Ah, Mann. Er hat einen Porsche gehabt. Auf der falschen Fahrbahn. Geisterfahrer. Wahrscheinlich wieder mal stinkbesoffen. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Alle drei tot. Ist der, der ihm entgegengekommen ist, also auch? Nein, der nicht. Der hat einen Riesenluster gehabt. 5 Achser. Aber Sie haben gesagt 3. Er und das Weib. Seine Geliebte. Und mein Sohn. Der hat zu ihm gehalten. Und zu ihr. Vielleicht hat er auch was gehabt mit der Schlampe. So was gibt's heutzutage. Nicht nur heutzutage. Ach was. Reden wir nicht mehr davon. Ich hab nur 1 oder 2 Flaschen Deitinger im Kühlschrank. Wollen's? Deitinger? Champagner. Den kennen Sie doch, oder? Ja, was sonst? Also? Wollen's? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Der uns die Hoffnung stärke. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Wiese und führt mich zu reinem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Agnes war fromm, las in der Bibel, betete viel in der Kirche, versäumte kein gemeinsames Rosenkranzbeten, keine Maiandacht, keine sonntägliche Kommunion. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbtest mein Haupt mit Öl und schenktest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Sie war tüchtig im täglichen Leben, passte sich an. Sie widersprach nie. Hörte nur zu, wenn andere redeten. Eine Freundin erzählte ihr von der Untreue deren Mannes. Agnes tröstete sie. Agnes war herzensgut. Weißt du eigentlich, was Liebe ist? Jedes zweite Wort ist Liebe. In jeder Kirche, in jedem Film, in jedem Buch. Liebe, Liebe, Liebe. Mutterliebe, Kindesliebe, Vaterlandsliebe, Liebe zu Brahms, Liebe zu den 3 Orangen und so weiter und so weiter. Kannst du eigentlich irgendwann mal ernst sein? Nein. Du bist ein Spötter. Ja. A Filou. Ja. Ein Womanizer. Ja, das sind die Ebenen, auf denen wir beide uns kennengelernt haben und lieben. Schon seit einem Jahr. Obwohl wir nicht wissen, was Liebe ist. Doch. Ach was, kein Pfarrer, kein Professor, kein Philosoph weiß es. Nur die Dichter schreiben dauernd von der Liebe, aber das ist ihr Geschäft. Was die Liebe wirklich ist, das weiß kein Mensch. Ich weiß es. Dann sag's. Wenn man dauernd an einen Menschen denken muss, an einen und denselben immer, Tag und Nacht, stündlich, ihn vor Augen hat, seine Stimme hört, dann muss das doch wohl die Liebe sein, oder? Und wenn man jedes Mal mit dem Glasl anstößt und sich in die Augen schaut, bevor man einen Schluck Wein nimmt. Wenn man miteinander über das Leben redet und über den Tod. Über was man mit keinem anderen Menschen reden kann. Auch nicht mit dem Angetrauten, mit dem oder der schon gar nicht. Da muss doch immer Sonnenschein sein oder herbeigelogen werden. Also, das muss dann doch wohl die Liebe sein, oder? Oder gibt's da kein Oder? Mhm, aber nur alle 7 Tage. So wie mir. Liebe ist Sehnsucht. 7 Tage Sehnsucht. Alles andere ist Alltag, fades Inferno, graue Hölle. Media vita in morte sumus, quem querimus adiutorem, nisi te, Domine, qui pro peccatis nostris juste irasceris. Sancte Deus, sancte fortis, sancte misericor salvator, amare morti, ne tradas nos. In te speraverunt, patres nostri, speraverunt, et liberasti nos. Mitten im Leben sind wir mit dem Tod umfangen. Wer ist es, der uns Hilfe bringt, dass wir Gnade erlangen? Das bist du, o Herr, allein. Uns reut unsere Missetat, die dich, Herr, erzürnt. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott, lass uns nicht versinken in des bitteren Todes Not. Weißt du eigentlich, was man in deinem Dorf so spricht? In meinem Dorf? Wer denn? Wer schon? Die Leute? Über was? Und über wen? Über deine Tochter, die Karin. Wie kommst du denn jetzt auf die? Weil sie rote Haare hat. Das haben die Weiber halt. Die sind gefärbt. Aber Karins Haare sollen echt rot sein. Was willst du denn damit sagen? Dass sie die Einzige im Dorf ist, die rote Haare hat, sagt man. Ah, und der Bäcker auch. Oder Matasta, glaube ich. Ah, und dem seine Haare sind auch echt rot, meinst du? Du, die Agnes hat doch bei ihm gelernt. Deine Frau. Und hilft doch gelegentlich immer noch aus. Ja, bei der Herbstmess. Und? Aber woher weißt denn du das alles? Die Welt ist klar, mein Lieber. Eine Bekannte von mir oder Freundin arbeitet beim Friseur in deinem Dorf. Das sagt doch alles, oder? Liebst du eigentlich deine Frau? Du meine Güte, die Karin ist 14, 2 mal 7 und der Karl 21, 3 mal 7 Jahre. Verstehst du das? Und doch fährst du jedes Mal von hier nach dort. Für 6 Tage. Zu deiner Frau, zu deinen Schwiegerötern und zur Karin. Mit ihren roten Haaren. Die ist auch dort. Ja, das ist meine Familie. Wir lebten in unserem Haus am Dorfrand. Mein Mann, Agnes, Alois, die Kinder, Karl, Georg und Karin. Zu Ostern gab es gefüllte Kalbsbrust, Fondue Chinoise an Weihnachten und russischen Salat an Silvester. Es war alles so friedlich. Aber Alois war auch streng. Wenn Georg sich weigerte, mit in die Kirche zu gehen, verbot ihm Alois eine Woche lang den Autoschlüssel. Agnes widersprach nicht. Sie weinte, als Georg zum Bundesheer musste. Sie zündete eine Kerze an, ließ sein Zimmer unberührt. Wir waren eine liebe Familie. Ne proitias nos in tempore senectutis nostre. Sancte Deus. Cum defecerit virtus nostra, ne derelinquas nos. De ore leones libera me, Domine. Sancte misericor salvator. Et a cornibus unicornium humilitate meam. Dir haben unsere Väter vertraut. Sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Verwirf mich nicht, wenn ich alt bin. Verlass mich nicht, wenn meine Kräfte schwinden. Rette mich vor dem Rachen des Löwen, vor den Hörnern der Büffel. Rette mich, Armen, heiliger, barmherziger Heiland. Übergib mich nicht dem Tod. Ein Familienmensch bist du also. Und der Familienmensch geht in Nachtclubs und macht die neben dir Sitzende an, ob er einen Hocker näher rücken dürfte. Das ist die Bandbreite von einem Familienmenschen. Das Leben lebt eben nicht immer am Katechismus entlang. Dann war ich demnach nicht die Erste mit einem näher gerückten Hocker? Kein Kommentar. Und was dabei rausgekommen ist, das sieht man jetzt. Alle 7 Tage, Ferien vom Ich und von der Familie. Mich hast du wahrscheinlich für Nutten gehalten. Kein Kommentar. Muss ja auch so ausgesehen haben. auf den ersten Blick. Daheim bei dir, da stehen die Fettnäpfchen ja nur so rum. Ein falsches Wort oder überhaupt kein Wort, ein unrichtiger Blick oder überhaupt kein Blick. Und schon ist der Teufel los für den Rest des Tages. Mir kannst du alles erzählen. Alles verschweigen. Reden wie ein Wasserfeuer oder schweigen wie ein Grab. Da gibt's kein Blatt vorm Mund, kein Brett vorm Kopf und keinen Keuschheitsgürtel. Ist doch auch etwas, oder? Für ein bisschen Bares versteht sich, na wenn schon, du hast es ja und ist nirgendwo besser angelegt als in ein bisschen Lebensfreude, oder? Also komm, ich gehe anschließend unter die Dusche und du meinetwegen kannst in Ruhe die Zeitung lesen. Du bist ja echt gut. Lebensecht. Agnes betete und redete wenig. Sie machte der alten Nachbarin die Frisur, wusch deren Böden. Sie war Revisorin in der Kirchenverwaltung. Alles sagte, sie könne sich auch mal ein bisschen schminken. Er selber ging ins Fitnessstudio, wenn er gerade nicht für seine Firma auf Reisen war. Salbte Haar und Gesicht. Neben die Haustür schraubte er einen eisernen Schnörkel, ein A und ein A, Alois und Agnes, umfasst von einem Herz. Besonders liebe Agnes zu Karin. Schenk dir Skikurs, Rafting-Ausflüge und eine Ausbildung in Fallschirmspringen. Immer häufiger ging sie in die Kirche, Abendandacht, Maiandacht, Rosenkranz. Gott sei mir gnädig in deiner Güte und sei barmherzig mit meiner Schandtat. Meine furchtbare Sünde, die ich begangen habe. Sie geht über mein Haupt wie eine schwere Last. Und sie ist mir zu schwer geworden. Sie hat mein Leben in Enge und Angst geführt. Ich gehe gebeugt und gebückt. Alle Tage gehe ich traurig umher. Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen. Meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage. Und meine Nächsten halten sich ferne. Ich bin wie taub und höre nicht und wie ein Stummer, dessen Mund versagt. Ihre Söhne schickte sie zur jährlichen Blutspende. Gehört sich so. Karin durfte nicht. Warum? Fragte Karin. Das verstehst du nicht, sagte Agnes. Warum? Fragte Karin. Weil das so ist, sagte Agnes. Agnes wollte, dass Karin an Gewicht abnimmt. Um ihr zu helfen, hungerte Agnes mit. Aber Karin nahm zu. Wurde etwas dick, Babyspeck. Agnes nahm ab, wurde hager. Jedes Jahr im Herbst besuchte man die Herbstmesse in der Stadt. Oder Matt, der Bäckermeister, er war auch dick, wie die meisten Bäcker. Er hatte da seinen Stand. Agnes wurde immer magerer und blasser, hatte Kopfschmerzen. Immer häufiger ging sie zur Beichte. Betete in der Kirche. Wasche mich rein von meiner schlechten Tat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne, was ich Böses getan habe und meine Schuld ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Entsündige mich, Herr, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weiß werde. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge meine Missetat. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gott, der du mein Gott und Heiland bist, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Aber ich harre, Herr, auf dich. Du, Herr, mein Gott, wirst mich erhören. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott. Sei nicht ferne von mir. Eile mir beizustehen. Herr, du meine Hilfe! Ni proitias nos in tempore senectutis nostre, cum ne fecerit virtus nostra, ne de relinquas nos. Domine, sancte fortis. Deore leones libera me, Domine, et a cornibus unicornium humilitate meam. Sancte in misericor salvator, amare morti. Nicht das los. Wenn du dir nur einmal entscheiden könntest, einmal. Entscheiden. Hast gehört? Entscheiden? Für was? Entscheiden. Ja, für uns. Für die und mich. Oh Gott, wir haben schon 100 Mal drüber geredet. Es ist einmal so, wie es ist. Wir müssen uns abfinden damit. Nein, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Du findest dich damit ab, aber nicht ich. Liebling, ich bitte dich. Liebling, ich bitte dich, immer dasselbe. Ach Gott, Alois, wohin ist unsere Liebe gekommen? Verkommen. Verkommen? In deinen Forderungen. Forderungen, die ich einfach nicht erfüllen kann. Forderungen, die an der Sache nichts ändern können. Ich bin einmal verheiratet. Ich habe ein Eheversprechen gegeben. Reichtum in Armut, in Gesundheit und in Krankheit. Komm, hör auf zum Spotten. Es ist ein Versprechen, das man nicht brechen kann. Das nichts brechen kann. Ach so, ja? Und auch, dass sie dich betrogen hat? Mit dem Odermatt fremdgegangen ist? Die Agnes liebt mich. Sie tut alles, damit das mit der Karin nicht herauskommt, wenn es überhaupt was zum Herauskommen gibt. Ja, weil sie glaubt, du würdest sie dann verlassen. Sie leidet drunter. Ich sehe, wie sie leidet. Ja, dann sprich doch mit ihr. Sag, dass du ihr verzeihst. Na, in unserer Familie wird über solche Sachen nicht geredet. Sonnenschein, der Familiensonnenschein. Herbeigelogen, herbeigeschwiegen. Ist das dein letztes Wort? Ja. Das ist der reinste Wahnsinn. Ihr werdet euch noch alle gegenseitig vernichten. Ich hab die. Was du hast, ist dein Haus, das noch nicht abbezahlt ist. Das ist der wahre Grund. Nicht das Versprechen. Und auch die Agnes, das sag ich dir. Auch der Agnes geht's um nichts anderes als um das. Nicht um die. Nicht um eure Familie. Ehe, Liebe. Sondern ums Haus, Geld, Besitz, Gesellschaft, Renommee. Ja, und wenn schon? Ich kann nicht beweisen, dass die Karin nicht von mir ist. Ich kann nur schuldig geschieden werden. Ist dir das klar? Und alles ist weg. Es gibt Gentest. Der Odermatt wird sich nie dafür hergeben. Und ich sag dir noch was. Ich glaube gar nicht, dass die Karin nicht mein Kind ist. Was? Ich glaub's nicht. Es ist nur das Schuldgefühl von der Agnes und ihr Hirngespinst. Also das ist doch Wahnsinn. Nein, das ist Liebe. Ich liebe die Karin. Sie ist so ein nettes Mädel. Trotz ihrer roten Haare, intelligent, begabt, vernünftig und sportlich. Ich sag dir was. Die Karin ist mir von allen meinen Kindern das Liebste. Glaub mir das. Du willst einfach keine Eindeutigkeit. Es gibt keine Eindeutigkeit. Ja, du willst Illusion. Ja, wenn es nichts anderes gibt, dann die Illusion. Das Biologische ist Nebensache, die Moral ist Nebensache. Die Wahrheit ist Nebensache, was die Leute reden, ist Nebensache. Das Einzige, was nicht Nebensache ist, das ist der Mensch. Der Mensch zählt. Und ich liebe die Karin. Ob sie nun mein leibliches Kind ist oder nicht. Oh Gott, schon wieder Liebe. Dabei weiß doch kein Mensch, was Liebe ist. Deine Worte. Das ist wieder ganz was anderes. Etwas ganz, ganz anderes. Ich war bei ihr in der ersten Stunde und sie bei mir. Und seither Tag für Tag und Jahr für Jahr. Kinderjahre, Schuljahre. Ich habe mit ihr gelernt, Gedichte aufsagen und richtig schreiben. Wir gehen wandern, miteinander Skifahren, putzen den Weihnachtsbaum auf und malen die Osteier an. Die Karin ist meine Familie. Sie ist lieb, hübsch, anschmiegsam. Voller Erwartungen auf ein Leben, das vor ihr liegt. Und für das ich alles tun werde, was in meiner Macht steht. Hilfsbereit ist sie. Krankenschwester will sie werden. Das ist ihr das Wichtigste. Was in meiner Macht steht, werde ich machen. In meiner Macht und in meine Mittel. Gott, du kennst meine Torheit, du kennst meine Sünde, die ich begangen habe. Und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Gott, lass mich nicht zu Schanden werden. Lass mich nicht verfallen auf den Steinen meines Weges, die scharf sind wie Messer von Mördern. Lass mich nicht verenden in dem Gestrüpp der Dornen, in das ich mich verirrt habe. Ich bete zu dir, mein Gott. Erhöre mich in deiner großen Güte. Erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Nimm die Frucht meiner Sünde von mir. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass die Flut mich nicht ersäufe, die Flut meiner Untat. Nimm sie von mir. Ich bitte dich, nimm mein Kind von mir, diesen Engel schon auf Erden. Lass mein Kind einen Engel werden in deinen himmlischen Engelscharen. Nimm sie von mir. Nimm sie von mir. Nimm sie aus dieser Welt, in die sie durch mein Unrecht gekommen ist. Nimm, Gott. Nimm! Alois, ich habe einen Entschluss gefasst. Ja? Ich bin nicht arm. Ich hab das Geld. Ich geb's dir. Zahl dir ein Haus aus. Dein so schönes, großes Haus. Und du kannst die Agnes drin wohnen lassen. Meinetwegen. Und komm zu mir. Mit der Karin. Hast du mich verstanden? Mit der Karin. Der Beamte ist zu einem weiteren Gespräch mit Agnes gekommen und hat neben ihrem Bett Platz genommen. Frau Gruber, wie war Ihre Kindheit? Schön. Unbeschwert. Und die Ehe? Schön. Meine Mutter, der arbeitet recht viel, der kümmert sich um die Familie. Der bringt immer genug Geld heim. Meine Mutter ist lieb. Ja, der drückt mir auf die Hände. Ich kann nichts gegen ihn sagen. Streit hat es nie gegeben? Nein, da war ja kein Grund. Eine allzeit glückliche Ehe? Ja. Ja? Ich bin nicht eifersüchtig. Hat es einen Grund dafür gegeben? Ja, manchmal habe ich so Anrufe gekriegt, so von Denunziantinnen. Und wie haben Sie reagiert? Gar nicht. Eigenartig. Das ist nicht Frauenwort. Ich habe einmal einen Brief gekriegt von einem Mann, der hat gesagt, der Alois geht mit seiner Frau fremd und die hat AIDS. Na, habe ich irre. Und das hat ihm noch nichts ausgemacht? Oh ja. Aber ich sage Ihnen was, ich habe meinen Mann gern. Ich kann nicht leben ohne meinen Mann. Das verstehen Sie nicht. Das ist halt so, das jetzt oder nicht, das ist mir wurscht. Der Test war eh negativ. Den hat er ganz ohne mein Wissen gemacht. Aber ich habe die Papiere gefunden. Ich habe meinen Mann gern. Ich hab meinen Mann gern. Ich hab ihn gern, bis ich stirb. Ich will alles tun. Alles. Ich will alles tun. Alles, alles. Es fand sich eine Unregelmäßigkeit im Elektroenzephalogramm mit einer Frequenzlabilität und Beta-Wellenvermehrung, die als funktionelle dynamische Labilität interpretiert werden kann oder als Normvariante. Der Beamte kam zum dritten Mal. Frau Gruber, was ganz Schlimmes ist passiert. Was Schlimmes? Genau, nichts Schlimmes. Wie lange bin ich denn schon da? Wo ist denn der Alois? Warum kommt denn mein Mann nicht? Warum kommt denn der Alois nicht? Was haben Sie gestern mit der Karin gemacht? Mit der Karin habe ich Karten gespielt. Was für ein Spiel? Mama. Das kann nicht sein. Mama ist ein Kinderspiel. Also, was haben Sie mit der Karin gespielt? Ich weiß nicht mehr. Sie erinnern sich an gar nichts, Frau Gruber? Nach dem Mittagessen habe ich das Geschirr gewaschen und dann habe ich, glaube ich, die Quitten gewaschen. Die habe ich am Vortag bei meiner Mutter angeholt. Das stimmt. Aber Agnes war sehr anders gewesen. Sie sprach fast nichts, als sie die Quitten holte. Sie war unruhig, rauchte ständig. Die Stiefel waren ihr viel zu groß. Sie hatte Kopfschmerzen, sagte sie. Und so ungepflegt war sie. Das war ich gar nicht gewöhnt an ihr. Und an ihrem Hals. Irgendwie war ein Loch, eine Vertiefung. Agnes war sehr eingefallen. Und nach den Quittenwaschen, was ist dann passiert? Ich hab nachgedacht. Ich hab so viel nachgedacht. Die ganzen Nächte lang habe ich drüber nachgedacht. Ich bin mir. Ich weiß es nicht. Es kommt mir nicht in den Sinn, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woher die Schnitte da am Arm habe. Die Stiche in der Brust. ist mir noch nie im Leben passiert, dass ich mich an was nicht erinnern kann. Frau Gruber, was ist nach dem Quittenwaschen passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht warum, gell? Die Schnitte im linken Unterarm. Aber ich bin da so eine starke Linkshänderin. Ich kann da mit der rechten Hand gar nichts machen. Das geht doch gar nicht. Tomogramm des Gehirns durchgeführt. Aus einer hirnorganischen Krankheit. Zum Ausschluss einer hirnorganischen Krankheit wurde ein Computertomogramm des Gehirns durchgeführt. Dieses war altersentsprechend normal. Also, was haben Sie nach dem Mittagessen gemacht damals? Damals, ja, Mittagessen. Nach dem Mittagessen. Ihre Mutter hat gesagt, Sie hätten das Geschirr und dann die Quitten gewaschen. Ja. Und nach dem Quittenwaschen? Was ist dann passiert? Das weiß ich nicht. Das fällt mir nicht mehr ein. Ich weiß nicht, woher ich diese Schnitte am Arm habe, da die Stiche in der Brust. Es geht jetzt nicht um Ihre Schnitte und Stiche, Frau Gruber. Ich kann das nicht glauben, weil wir haben ja nie einen Streit gehabt, nie. Wir waren alle so glücklich. Wir waren eine wunderbare Familie und wenn was zu reden gegeben hätte, dann hätten wir da sicher drüber geredet. Darum geht's jetzt nicht, Frau Gruber. Wir waren so glücklich. Wahrscheinlich hat mir die Karin beim Quittenwaschen geholfen. Ich weiß nicht mehr. Die Karin hat Ihnen also beim Quittenwaschen geholfen. Wo war sie da? Wo waren Sie? Am Fenster in der Kuchel beim Ausguss. Und die Karin? Die Karin war draußen. Ah, sie haben sie gerufen? Wahrscheinlich. Und die Karin ist gekommen? Ja, ich glaube schon, ja. Und was haben Sie denn in der Hand gehabt? Ich sag's Ihnen. Sie haben das Fleischermesser in der Hand gehabt, mit dem Sie die Quitten geschält haben. Da ist was explodiert. Ganz tief drinnen. Und dann? Dann habe ich mir das Messer in die Brust gesteckt. Sie haben sich das Messer in die Brust gesteckt. Das war nachher. Aber was war vorher, vor all dem Ganzen? Ich habe mir das Messer in die Brust gesteckt. Weil ich habe einmal ein Bild von Jesus gesehen, mit dem blutenden Herzen. Nein, das war alles nachher, nachdem alles schon passiert war. Ja, vielleicht. Sie schälten also die Quitten? Ja. Mit einem Fleischer und einem Brotmesser? Ja. Wir hatten das Fleischermesser gehabt, Sie, Frau Gruber? Ja, ich glaube, gut, ja. Sie legten die Quitten dann in ein Kochgeschirr? Ja. Und dann verließen Sie plötzlich Ihren Arbeitsort? Da ist dann was explodiert, was so was Rotes. Und gingen zum Schnurspender. Ja, da ist was explodiert. Hinter der Tür an der Wand. Da ist sowas Rotes, ist da explodiert. Und haben da mit einem Messer ein Stück Handschnur etwa einen Meter lang abgeschnitten. Und dann was explodiert. Gingen sie zurück zu ihrer Tochter. Da war die Karin und da war der Kopf. Der rote Kopf. Die roten Haare, das Blut auf meiner Hand, das war alles plötzlich so rot. Es war so rot wie ein Feuer. Ich hab mir das Messer in die Brust gesteckt, weil ich hab einmal ein Bild von Jesus gesehen. Mit dem blutenden Herzen. Was ich dann sah, als ich das Haus betrat, war grauenvoll. Die dumpfen Schläge der Erdschollen, die auf den Sarg fielen, gaben mir jedes Mal einen Stich ins Herz, ließen meinen Herzschlag aussetzen. Wir sind Zölis. Nur wenige Menschen aus unserem Dorf standen in Karins Grab. Ihre beiden Brüder, Alois. Im Dorf hatte sich alles herumgesprochen. Es war, als ob wir alle Gezeichnete wären. Alois weinte. Hatte das Taschentuch vor den Augen und ließ einen kleinen Strauß weißer Rosen auf den Sarg fallen. Er war nicht mehr geöffnet worden. Der Anblick von Karens Leiche wäre zu furchtbar gewesen, obwohl die Verbände die Wunden bedeckten. Als ob etwas anderes bedeckt werden sollte und für immer bedeckt bleiben sollte. Vernehmungsprotokoll. Am Nachmittag des 27. Oktober reinigten Frau Agnes Gruber und ihre Tochter Karin Gruber im Kochbereich der Küche Quitten. Beide verrichteten ihre Arbeit stehend in Fensternähe beim Ausguss. Benutzt wurden ein Fleisch- und ein Brotmesser. Nach circa 10 Minuten ab Arbeitsbeginn, allenfalls auch später, setzte Frau Gruber ihren Entschluss um, ihre Tochter Karin umzubringen. Frau Gruber verließ zu diesem Zweck ihren Arbeitsort und begab sich zum Schnurspender, welcher hinter der Küchentüre zum Flur an der Wand aufgehängt ist. Dort schnitt sie mit dem Messer, das sie vorher zum Schälen verwendete, ein Stück Hanfschnur von gut 1 Meter Länge ab. Hernach trat sie von hinten an ihre ahnungslose Tochter heran, legte ihr das Schnurstück um den Hals und versuchte auf diese Weise, sie zu erdrosseln. Da ist was explodiert. Ich hab nur mehr was Rotes gesehen. Die Karin, ihren Kopf, den roten Kopf, das brennende Rot von ihren Haaren, das Blut auf meinem Arm. Auf einmal war alles rot um mich. Wie ein Feuer. Nein. Ich hab mir das Messer in die Brust gesteckt, weil ich hab einmal ein Bild von Jesus gesehen. Mit einem blutenden Herzen. Mit den Schnitten an den Unterarmen wurden dem Opfer im Bereich beider Handgelenke innenseitig Sehnen und Arterien durchtrennt. Ich hab ihr das auch gemacht, wie er dem Jesus auf dem Bild. Da ist was explodiert. Die Karin hat dann so fest geblutet und da hab ich mir halt gedacht, die Karin soll wegen mir nicht so leiden. Karin war ein Kind. Karin war einmal ein Kind. Die hat nie was gegen die Mama gemacht, nie. Und da hab ich mir halt gedacht, das ist besser, wenn die Karin jetzt ganz stirbt, dann ist die Karin gerade im Himmel beim Opa. In der Folge kam das Opfer wieder zu sich und versuchte zu fliehen. Von der Angeschuldigten verfolgt und gehalten, kam es zwischen beiden in der Küche zu einem heftigen und wohl auch verzweifelten Handgemenge. Das Opfer ging dann im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung im Kochbereich der Küche erneut zu Boden. Schlachthaus. Ausgesehen hat es wie in einem Schlachthaus. Küche, Bad, Flur, überall Blut. Ein einziges Schlachthaus. Wiederum versuchte die Angeschuldigte, das Opfer zu strangulieren. Da habe ich mir gedacht, das ist besser, wenn meine Karin jetzt ganz stirbt. Dann ist die Karin gerade im Himmel beim Opa. Ein Engel. Mit den anderen Engeln. Mit den himmlischen Engeln im Anblick unseres lieben Herrn Jesus. Im Anschluss daran brachte die Angeschuldigte dem Opfer schließlich mit einem der beiden Messer weitere tiefe Schnittverletzungen am Hals bei. Blut, überall Blut. An den Wänden, auf dem Plafond, am Fenster, zerbrochenes Geschirr, blutiges Geschirr. Fenster zerbrochen und blutig. Blutlachen überall. Woher die Verletzungen der Angeschuldigten an beiden Armen stammen, da sie doch gemäß ihrer allerdings verworrenen Angaben Linkshänderin ist, entbehrt bisher der Erklärung und bedarf unter Umständen noch einer weiteren Vernehmung. Blutige Hände an den Wänden, auf dem Boden zertretene Quitten im Blut, ein einziger Brei, Blut von Karin, Blut von Agnes. Trotz dieser ihrer eigenen Verletzungen trennte sie schließlich ihrem Opfer die Luftröhre vollständig durch und öffnete dadurch die Speiseröhre. Dabei schnitt sie mit dem Messer nicht nur, sondern sägte regelrecht. Zur Folge dieser Verletzungen verblutete Karin Gruber und starb. Agnes und ihr Kind. Hörspiel von Erwin Koch und Friedrich Bestenreiner. Nach einem wahren Kriminalfall. Das Gericht folgte der Forderung des Staatsanwalts auf Höchststrafe nicht. Es verurteilte meine 51-jährige Tochter Agnes zu 4,5 Jahren Gefängnis. Agnes, Regina Fritsch. Die Mutter, Birgit Doll. Kommissar, Johannes Zeiler. Arzt, Eduard Wildner. Priester, Michael Dangel. Alois, Klaus Rohrmoser. Carola, Chris Pichler. Ton und Technik, Katharina Ahammer, Anna Kunzio und Aki Matusch. Regieassistenz, Lisa Kanonier. Regie, Harald Krever. Produktion Österreichischer Rundfunk 2014. Am kommenden Mittwoch, den 6. Mai, steht das Hörspiel Probelauf von Eva-Maria Mudrich auf unserem Programm. Wieder um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Der König träumt von ihm. Die Unterredung ist zu Ende. Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Produktionen zum Herunterladen unter bayern2.de. Hey, mach doch die Augen auf. Es ist schon lange hell. Have you seen that girl the other night at the club? She was wearing black like the other year. As it burned, she came, couldn't forget her name. J-U-L-I-A, used to hate cocaine. Then we're in a bar, we couldn't get too far. Dead drunk with happiness, too much to drive my car. Do you have a gun? Something must be done. 6 holes and a ball, it will be such fun. It's been half a day since I know she's in gray. It's been half a day, I still wanna play. Now she says she hates me as much as everybody. Now she says she hates me and comes over me. I remember the bar, we couldn't get too far. They're drunk with happiness, too much to drive my car. Thank you. Nach den 21 Uhr Nachrichten geht es im Dossier Politik um Griechenlands neue Regierung, die knapp 100 Tage im Amt ist und unter großem Druck der Europäischen Union.